Ich ging im letzten Mai noch mal spazieren durch Bonn. Da stand auf seinem Platz noch immer Beethoven. Auf einmal sah ich wieder rot, ich setzte mich auf eine Bank. Zigtausend rote Fahnen und zigtausend stimmige Gesang. Auch Beethoven hielt in der Hand die rote Fahne. Aller Marsch, rief er los zur Regierung hin, reißt ihnen auf den klammen Arsch. Es war einmal Väterchen Franz, und wenn sie nicht gestorben sind, ja, ja, doch dass es möglich war, vergiss das nie und nie, mein Kind. Erwachsen sagen sie, sei, wenn möglich, bald vergisst. Dass hinterm Horizont das möglich andere ist. Vor Brockdorf in der Elbmarsch hing der Horizont, zum Beispiel tief hier auf den Deichen, Trupp auf Trupp zum Sturm auf die Atomburg lief. Gerichtsvollzieher zogen mit ein, Priester schwang sogar die Axt. Trotz Tränen, Gas und Rotzgeheul knirschte die Staatsmacht angeknackst. Erinner dich, mon vieux copain, wie manchem coolen Herrschaftsherrn die Muffe ging, wenn er bloß sah die Knarre vor dem Fünfzackstern. Und paar Mal schien uns auch ein Schein der Möglichkeit von hinterm Horizont, der schien uns nicht mehr weit. Wir stritten, hassten, liebten uns und jeder ging im anderen Tritt. Alles gehörte uns und nichts und auch die Kinder stimmten mit. Wir schafften, was zu schaffen war, und keiner schaffte dabei an und spielten Spiele einfach so, bei denen niemand gewann. Das klappte nicht oft mitten im Fluss auf einer Insel vor der Welt, wo Krokodile warten, dass man traumverloren ins Wasser fällt. So ganz unmöglich hört das Mögliche sich an, dass man davon zurzeit eben nur singen kann. Und dabei flackern ja schon längst an allen Ecken in der Welt die Feuer, die Signale sind, dass bald nichts mehr zusammenhält. Und im Gedächtnis bleibt ja auch, letztes Mal gelang es 70 Jahre, während davor die Kommune schon nach 70 Tagen geschlagen war. Es war einmal Väterchen Franz, und wenn sie nicht gestorben sind, ja, ja, doch dass es möglich war, vielleicht, dass es nochmal und besser dann gelingt.